Woher genau kommst du und wie bist du nach Österreich gekommen? Geboren bin ich in Bombay, aber meine Eltern kommen aus dem Süden, in der Nähe von Mangalore. Das ist eher die größere Stadt in der Nähe. Und ja, aber geboren bin ich in Bombay und dort habe ich bis zu meinem 22. Lebensjahr gelebt. In Bombay habe ich auch mein Masterstudium in Biologie gemacht. Dann habe ich meinen Freund in Bombay kennengelernt und mit dem bin ich dann nach Österreich gekommen. Hier auch dann meinen Magisterabschluss in Biologie nochmals gemacht. Und studiummäßig bin ich immer noch unterwegs, versuche ich meine Dissertation fertig zu machen. Was machst du hauptberuflich? Meine Aufgaben beim Afroasiatischen Institut ist mal zuerst die Referentinnenvermittlung. Wir haben Stipendiatinnen oder Heimbewohnerinnen und Menschen mit migrantischem Hintergrund, die in den Schulen gehen oder zu Jugendgruppen gehen oder auch zu Erwachsenengruppen gehen, dort ihre Kultur vermitteln, über ihre Religionen sprechen, über ihr Land sprechen und auch über verschiedene andere entwicklungspolitische Themen. Was vermisst du an deiner alten Heimat Indien? Das Essen. Ja, das ist das Essen. Einfach die Vielfalt an Essen. Ich esse ja halt einfach gern, aber die österreichische Küche habe ich auch sehr gern. Ja, esse auch gern Semmelknödel mit Schwammelsoße und so weiter und so fort. Ich bin ja Vegetarier, so ich verzichte auf Schweinsbraten oder so.